3c. Ja, wie empathisch wir gegenüber anderen Menschen sind, hängt erstens davon ab, ob wir uns in einer ähnlichen Situation befinden und zweitens, ob wir sie zu unserer Gruppe zählen. Also zum Beispiel Familienangehörige, Kollegen, Freundinnen im Sportverein, aber auch Menschen, die unsere Werte teilen und ein ähnliches Weltbild haben. Dazu gab es vor kurzem ein sehr spannendes Experiment an der University of Michigan. Hier konnte gezeigt werden, welche Faktoren Einfluss darauf haben, mit wem man empathisch ist. Könnten Sie uns das Experiment genauer erläutern? Klar, gern. Das Forscherteam hatte zwei Hypothesen, die in dem Experiment überprüft werden sollten. Erstens nahmen sie an, dass man mit Menschen dann empathischer ist, wenn man sich in einer ähnlichen Situation befindet. Und zweitens, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Empathie auch von gemeinsamen Werten abhängt. Das heißt also, dass man sich besser in Menschen einfühlen kann, mit denen man sich identifizieren kann. Das klingt plausibel. Was genau wurde in dem Experiment gemacht? Zwei Gruppen von Studierenden bekamen eine Kurzgeschichte über einen fiktiven Wanderer, der sich an einem sehr kalten Wintertag verlaufen hatte. Er hatte weder Essen noch Wasser und er fror in der Kälte. Die Studierenden hatten die Aufgabe, sich in den Wanderer einzufühlen und sollten überlegen, welches Problem vermutlich am schlimmsten für ihn war. Sein Hunger, sein Durst oder die Kälte. Das Experiment fand selbst auch an einem kalten Wintertag statt. Und während die eine Gruppe der Studierenden in der Unibibliothek saß, war die andere draußen, bei minus 14 Grad, an einer Bushaltestelle, als sie die Geschichte las. Ich würde vermuten, dass die Studis, die selbst draußen in der Kälte saßen, die Kälte als das schlimmste Problem des Wanderers ansahen. Ja, das war tatsächlich so. Die Studierenden wurden in dem Experiment auch befragt, wie es ihnen selbst gerade ging, ob sie Hunger oder Durst hatten oder ob ihnen kalt war. Viele, die in der Kälte saßen und selber froren, nahmen auch an, dass der Wanderer am meisten unter der Kälte litt. Andere, die in der warmen Bibliothek saßen und selbst vielleicht hungrig oder durstig waren, hielten eher dies für die größeren Probleme des Wanderers. Diese Ergebnisse bestätigten die erste Hypothese, nämlich, dass wir besser mit Menschen mitfühlen können, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie wir. Interessant war aber, dass es auch sehr unterschiedliche Ergebnisse innerhalb der Gruppen gab. Und das deutete auf die zweite Hypothese hin, nämlich, dass wir empathischer sind, wenn uns eine Person ähnlich ist. Tatsächlich? Wie konnte das getestet werden? In beiden Studentengruppen gab es zwei unterschiedliche Versionen der Kurzgeschichte. In der einen Version wurde der Wanderer als progressiver Mensch mit liberalen politischen Ansichten beschrieben. Er war zum Beispiel der Meinung, dass homosexuelle Paare die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Paare. In der anderen Version hatte der Wanderer eine sehr konservative politische Einstellung und war gegen die Gleichberechtigung homosexueller Paare. Interessant. Und wie beeinflusste die politische Einstellung des Wanderers die Ergebnisse des Experiments? Es zeigte sich ganz deutlich, dass die Studierenden, die politische Meinung des Wanderers teilten, also selbst eher konservativ oder liberal waren, je nachdem, welche Version sie gelesen hatten, empathischer mit dem Wanderer waren. Wenn sie seine politische Haltung ablehnten, konnten sie sich auch schlechter in ihn einfühlen. Es fiel ihnen dann schwerer einzuschätzen, wie es dem Wanderer gehen könnte. Sie waren weniger empathisch. Und welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Nun, das Fazit ist, dass wir vor allem den Menschen Empathie entgegenbringen, die uns ähnlich sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir uns gegenüber Menschen, die wir als anders wahrnehmen, weniger empathisch verhalten. Entscheidend ist nicht so sehr, dass wir in der gleichen Situation sind, sondern ob wir die gleichen Werte teilen und ein ähnliches Weltbild haben. Empathie hat also auch Grenzen. Das heißt, wir Menschen sind nicht grundsätzlich empathisch, sondern vor allem mit den Menschen, mit denen wir uns identifizieren können? Richtig. Und aus diesem Grund kann man auch nicht sagen, dass Empathie eine grundsätzlich positive Eigenschaft ist. Empathie kann im Gegenteil sogar dafür sorgen, dass wir manche Menschen bevorzugen und andere Menschen ausschließen. Diese Annahmen werden zurzeit in anderen Studien weiter untersucht. Das klingt sehr spannend. Danke, Frau Gutenberg.